Es kam sogar der Vorschlag, die Überwachungsausschüsse und Beiräte zur Auftragserteilung an Autoren zu ermuntern. Über die Organisation des Rundfunks herrschte offenbar völlige Unkenntnis. Und nicht nur das, die anwesenden Autoren besaßen nicht einmal zu einem Viertel einen Rundfunkempfänger. Diskutierten aber heftig über die Möglichkeiten des neuen Mediums. Nicht einmal ohne Folgen. Ein Zentralthema der Tagung, die Mündlichkeit und die Unmittelbarkeit des Rundfunks, wurde von Edlef Köppen, dem Nachfolger Bronnens, bei der Berliner Funkstunde aufgegriffen. Gut zwei Monate nach der Kasseler Tagung, an der er selbst teilgenommen hatte, begann er eine Sendereihe unter dem Titel »Improvisierte Erzählungen«. Den ersten Abend bestritten Alfred Döblin, Arnold Zweig, der in Kassel für improvisierende Epik plädiert hatte, und Walter von Hollander. Über das Zustandekommen solcher Improvisationen sprach Köppen zu Beginn der zweiten Sendung am 17. Januar 1930.